Telekom Doppelfernsprechkabine Meringdam 67 an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Poem Tag sowie ein Aufkleber mit der Aufschrift Aus dem Lebenslauf springen. Ansonsten neben etwas Müll, Laub und abgekratzten Aufklebern keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.